Erster Paulus ist ein Apostel von Jesus Christus. Er schreibt an die Gläubigen in Ephesus. Zweiter, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott und Jesus Christus. Dritter, wir loben Gott. Er ist der Vater von Jesus. Er gibt uns gute Geschenke. Vierter, Gott hat uns schon vor dem Anfang der Welt gewählt. Wir sollen gut leben. Fünfter, Gott wollte uns als seine Kinder haben. Das macht er durch Jesus Christus. Sechster, wir loben Gott für seine Güte. Er schenkt uns diese Güte durch Jesus. Siebter, durch das Blut von Jesus sind wir frei. Gott vergibt uns unsere Fehler. Achter, Gott gibt uns diese Güte mit viel Weisheit und Verstand. Neunter, er zeigt uns seinen geheimen Plan. Er hat diesen Plan selbst gemacht. Zehnter, am Ende wird alles zusammenkommen. Jesus Christus wird der Anführer über alles sein. Elfter, in Christus gehören wir jetzt zu Gott. Gott hat das vorher so geplant. Zwölfter, wir sollen Gott loben. Wir haben schon früh auf Christus gehofft. Dreizehnter, ihr habt die Wahrheit gehört. Ihr glaubt an Christus. Gott gab euch seinen Geist. Vierzehnter, der Geist ist wie eine Anzahlung. Er zeigt uns unser Erbe bei Gott. Fünfzehnter, ich habe von eurem Glauben gehört. Ihr liebt alle anderen Christen. Sechzehnter, deshalb danke ich Gott immer für euch. Ich bete oft für euch. Siebzehnter, ich bete zu Gott. Er soll euch Weisheit geben. Dann erkennt ihr ihn besser. Achtzehnter, Gott soll eure Herzen hell machen. Dann versteht ihr seine große Hoffnung. Neunzehnter, Gott hat sehr viel Kraft. Er hilft uns, weil wir an ihn glauben. Zwanzigster, Gott machte Christus wieder lebendig. Er setzte ihn an seine rechte Seite im Himmel. 21. Christus steht über allen Herrschern. Sein Name ist der wichtigste Name für immer. 22. Gott legte alles unter die Füße von Christus. Er ist der Anführer der Gemeinde. 23. Die Gemeinde ist der Körper von Christus. Er füllt alles mit sich aus.